Die südkoreanische Internetzeitung Minsung Haesori kritisierte am 26. Januar in einem Artikel die landesverräterische Präsidentin Park Geun-hye, die ihre Verbrechen hartnäckig negiert. Diese soll die Kerzendemonstrationen, die im vergangenen Jahr den Gwanghwamun-Platz in Seoul vollgefüllt hatten, als Vereinigung der Kräfte gegen die Reform und das Staatssystem deformiert haben. Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Samsaesang zufolge berief die Gewerkschaft für öffentlichen Transport und Verkehr am 24. Januar vor dem Regierungsgebäude in Seoul eine Pressekonferenz ein und sprach sich entschieden für die Auflösung des Ministeriums für Planung und Finanzen. Derzeit forciert das Ministerium die Einführung des Systems der Jahresleitungsprämie, um somit den Großunternehmen Gefallen zu tun.